habe in der Liebe ein Prinzip. Ich sag zu jeder Frau, ich hab dich lieb. Bei diesen Worten schau ich sie zärtlich an und ganz zum Schlusse glaub ich selber noch daran. Man sagt es oft bei Tage und bei Nacht, jedoch ich rate dir, nimm dich in Acht. Du sagst zu 100.000 Frauen es im Scherz, bis dann die eine kommt und diese eine bricht dir dann das Herz.